Mann geht die Straße lang, hat einen Spaten dabei. Er geht Richtung Friedhof, ganz allein. Er geht die Gräber entlang, sucht sich sein Opfer aus. Als er es gefunden hat, gibt er es aus. Holt er die Axt. Es war schon dunkel, als er die Leiche zerhackt. Teile würzt er dann mit Pfeffer und Salz. In den Kochtopf wirft er dann den abgetrennten Hals. Bis er es ist.